Zu meiner Person, ich bin aus der Phase 2 Redaktion Leipzig. Ich mache die Moderation der Veranstaltung Kritik und Praxis des Kommunismus. Zu meiner Linken sitzt Simon als Vertreter der Gruppe der MAD Köln. Dann Lars von der Gruppe Radical M Göttingen. Rechts neben mir Fabian Kettner, von der Roten Ruhr Uni. Daneben Felix von der Gruppe Freundinnen der klassenlosen Gesellschaft. Und, ja. Die Vertreterinnen auf dem Podium werden sich nochmal selber vorstellen. Ich finde, man macht ja mit dem Veranstaltungstitel Kritik und Praxis des Kommunismus erstmal einen riesen Pass auf, und meine Einleitung besteht jetzt eigentlich aus einem kleinen Co-Referat, wie man quasi das fassen kann. Für die Diskussionen ließe sich vielleicht zwischen zwei alternativen Zugängen unterscheiden, die sich in Auseinandersetzungen immer wieder vermischen und die letztlich auch zusammen gedacht werden müssen. Zum einen wäre das der Kommunismus und zum anderen wäre das Verhältnis von Kritik und Praxis. Nehmen wir dies kurz auseinander. Wenn Kommunismus gesagt, gefordert oder gewünscht wird, stellt man sich in Antifa, Post-Antifa und antideutschen Kreisen darunter zumeist schlichtweg das andere des Bestehenden vor. Verbreitet sind Bezüge auf umfassende, sowohl politische als auch ökonomische Emanzipation, die Idee einer Aneignung bzw. Vergesellschaftung der Ökonomie und radikale Freiheitsvorstellungen. Darüber hinaus herrscht im Kommunismus Bilderverbot. Das heißt, man setzt einfach auf die kommunistische Gesellschaft, die da kommen mag und aus sich heraus vernünftig und einsichtig sein wird. Problematisch ist dies aus folgenden Gründen. Es gab und gibt kaum Auseinandersetzungen mit den historischen Versuchen des Kommunismus, wie beispielsweise dem Stalinismus. Hierzu gibt es eine Ausgabe der Phase 2, die heißt Der schlechte Plan, gibt es hier auch zu kaufen, da vorne an dem Bücherstand. Das zweite Problem ist, das Bilderverbot erleichtert die Ignoranz gegenüber der Frage nach der Vereinbarkeit von widersprüchlich erscheinenden Emanzipationsvorstellungen. Nämlich einerseits radikaler Freiheitsvorstellungen und andererseits der Forderung nach Überwindung der kapitalistischen Produktionsweise und gesellschaftlicher Aneignung andererseits. Kritik an gesellschaftlicher Praxis zieht sich selten auf die Kritik einer falschen Marktrezeption zurück. Bleiben wir bei widersprüchlich erscheinenden Emanzipationsvorstellungen und kommen dadurch möglicherweise dem Spannungsverhältnis zwischen den Podiumsteilnehmerinnen näher. Die Idee der politischen Aneignung der Ökonomie wurde in der frühen radikalen Linken als relativ eigengesetzlicher Prozess betrachtet, der nicht durch Ausweitung der politischen Willensbildung kontrollierbar ist. Dagegen stand die Forderung, die Gesellschaft nach einem neuen Modell der Ökonomie zu organisieren. Problem: Die Reproduktionsanforderungen der neuen kollektiven, arbeitsteiligen Gesellschaft hatten Vorrang vor individuellen Freiheiten. In dieser Vorstellung findet die Vermittlung über die Feststellung des gesellschaftlichen Bedarfs statt. Das Problem der Idee der Freiheit und auch radikaler Freiheit ist, dass sie an die bürgerliche Gesellschaft bzw. an ihre Vorstellungswelt gebunden bleibt. Grundlage der Freiheit ist die Verfügung über Eigentum, Emanzipation, meint die Lösung von feudaler Herrschaft, freier Warenbesitzer treffen sich auf dem Markt, die gesellschaftliche Vermittlung findet über den freien Tausch statt. Forderungen nach Freiheit sind damit notwendigerweise an dem Modell orientiert, das man gleichzeitig überwinden möchte, wenn man Kommunismus meint. Im historischen Kommunismus, wie gesagt, hatte die gesellschaftliche Reproduktion Vorrang vor den Interessen der Einzelnen. In Kreisen, mit denen wir uns auseinandersetzen, versucht man eine Synthese aus beiden. Und diesen Versuchen haben auch die Podiumsteilnehmerinnen bisher versucht. Bevor ich jetzt weitergebe an die Referenten, möchte ich noch auf den zweiten eingangs angesprochenen Komplex hinweisen. Eine förderliche Praxis, Also, denn wir leben ja noch nicht in der kommunistischen Gesellschaft. Und Fragen nach der förderlichen Praxis und tauglicher Kritik bleiben also aktuell und sind deshalb Schwerpunkt des ebenfalls aktuellen Schwerpunkts der Phase 2 Empfängerin unbekannt. Diese Frage haben ebenfalls ihre Geschichte. Hier ein sehr kurzer Abriss, um endlich zu dem Punkt zu kommen, an dem man mit Fragen nach Kritik und Praxis gerade jetzt steht. Möchte man die Gesellschaft umschmeißen, braucht man für Aufstand, Revolte und Revolution die Massen. Kaum entdeckt, verabschiedete sich das revolutionäre Subjekt der Arbeiterklasse im Klassenkompromiss in den Kapitalismus und deckte sich selbst, zumindest in Deutschland, als Teil des Volks. Ein Phänomen, über dessen Ursache bis heute gestritten wird. Die Linke versuchte nun, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, und es begann die Zeit der neuen sozialen Bewegungen, die Friedensbewegung, die Ökos, die 68er, die Soli-Bewegung und so weiter. Die erhoffte Revolution blieb aus, es kam die Wende und mit dem völkischen Aufbruch in Deutschland war erst recht klar, mit wem sich nichts machen ließ. Gesellschaftliche Bündnisse entstanden mit dem Minimalanspruch, der Nazi-Bewegung zumindest entgegentreten zu können. Die Grundlage der Strategien gesellschaftlicher Veränderung hatten mit der Analyse realer Zustände kaum etwas zu tun. Vermehrt wurden somit theoretische Auseinandersetzungen eingefordert und geführt. Das heutige Spektrum der Linken oder ehemaligen Linken erstreckt sich von der politischen Strategien, sich den demokratischen Werten zu verschreiben, über virtuelle Freiräume theoretischer Diskussion bis hin zu ungestellten Bedürfnissen nach unmittelbarer Intervention. Die Gretchenfrage emanzipativer Praxis und kritischer Überlegungen bleibt, an wen richte ich mich mit einer kritischen Bestimmung des eigenen Standpunkts und mit wem und unter welchen Bedingungen gehe ich praktische Bündnisse ein? Mit diesen beiden Fragen würde ich jetzt zuerst an Lars, der Radical M, weitergeben. Gut. Also, ich bin Lars von der Radical M und ja, jetzt kommt mein Beitrag dazu. Also, ich will euch aus der Sicht der Radical M unsere Einschätzung zur Thematik geben. Also, mir ist dabei wohl bewusst, dass hier eher Theorie einen höheren Stellenwert genießt, über das Camp verteilt, als Praxis. Als eine der drei Abspaltungen aus der autonomen Antifa M hat unsere Gruppe den Terminus der Praxis so modifiziert und für sich reflektiert, dass wir leider auch feststellen mussten, dass es die Praxis oder revolutionäre Praxis oder kommunistische Praxis als solche erstmal nicht gibt. Aber andererseits gibt es halt die Theorie in dieser Reinform auch nicht. Das heißt, es ist immer ein Konglomerat aus unterschiedlichen Ansätzen, welche gesellschaftlichen Realitäten entsprechen oder halt nicht. Die Analyse von gesellschaftlichen Verhältnissen und Herrschaftsformen und Ideologieformen ist daher nicht als Schablone zu bekommen, denn dabei blamiert man sich vor der gesellschaftlichen Realität. Die Frage, die bei dieser Veranstaltung verhandelt werden soll, ist, wie kann kommunistische Praxis aussehen und wann blamiert sie sich in einer Form als einer mystifizierenden eines mystifizierenden Bewegungsfetischismus. Wir würden demgemäß erstmal festhalten wollen, dass kommunistische Praxis nicht heißt, zum x-ten Mal irgendwie auf der Demo in der ersten Reihe irgendwie Stress mit der Polizei anzufangen oder die größte Barrikade aufzubauen. Denn Praxis als kommunistische Praxis meint zuerst einmal, die Zielbestimmung vor Augen zu haben. Also das Ziel oder die Zielbestimmung einer Weltgesellschaft, die ihre Geschicke in Form der Assoziation freier Individuen aufgrund ihrer direkten und gesellschaftlichen Vermittlung von Natur und Bedürfnissen und unabhängig des Verwertungsimperativs organisieren kann. Die Produktion soll dabei für die Menschen und nicht gegen die Menschen geschehen. Selbstverständlich auf dem höchsten technischen Stand. Hier driftet man jedoch leicht in eine Art Utopismus ab, die den Begriff Kommunismus in die Ecke eines Wunschtraums katapultiert, also ein Schlaraffenland, wo ja, Tofu-Würstchen einem in den Mund fliegen. Abgesehen davon ist der Begriff des Kommunismus in seiner historischen Konnotation, wie es gerade schon mal anklang, alles andere als herrschaftsfrei oder erstrebenswert. Denn Die realen Projekte des Sozialismus oder sozialistischen Projekte, zum Beispiel der Sowjetunion, waren alles andere als der Kommunismus, den wir hier meinen. Um sich überhaupt einer Annäherung der kommunistischen Praxis, die den Kapitalismus und seine Ideologie und Herrschaftsform abwickelt, begreifen zu können, bedarf es einer kurzen Darstellung der gesellschaftlichen Realität oder beziehungsweise momentanen Form. Unter dem Begriff oder Kampfbegriff Neoliberalisierung wird eine für die Menschen spürbare lokale Neuordnung kapitalistischer Akkumulationsbedingungen begriffen, welche die Individuen zwingt, die zunehmenden Zumutungen sowohl unter Verwertungsgesichtspunkten als auch politische Steuerungsmaßnahmen über sich ergehen zu lassen und gleichzeitig, das ist das Witzige dabei, zu reproduzieren. Dass Neoliberalismus als Begriff eine ideologische Komponente in sich trägt, die den Bürgerinnen der zumeist westlichen, hochindustrialisierten Gesellschaften als künstlich oder aufoktroyiert erscheint und mit einer Ablehnung der Zirkulationsebene, also des Finanzkapitals, zusammenhängt, sollte dabei klar sein. Die individuelle Krisenerfahrung ökonomischer Art, egal ob als Reformpaket, als Agenda 2010 oder der Niedergang eines Unternehmens, verdeutlicht den Bürgerinnen, dass sofern sie nicht untergehen wollen, immer besser als andere Konkurrenten sein müssen. Einerseits gilt dies, dass die Menschen immer aktiver, mobiler auf den Märkten sich präsentieren müssen, um sich vor Lebensrisiken abzusichern. Aber auf der anderen Seite ist das Individuum immer der Allgemeinheit in Form des nationalen Zwangsgemeinschafts verpflichtet. Auch mit der vorgestellten und realen ideellen Erweiterung des Nationalen, der EU, verändert sich die Wahrnehmung des Verwertungsimperativs. Die sogenannte Globalisierung sprengt ökonomische Schranken und lässt die Welt zu einem Dorf werden, die sowohl durch Informationstechnologie des Warenverkehrs als auch die temporale Beschleunigung der kapitalistischen Verhältnisse selbst in den abgelegensten Gebieten der Welt vergesellschaftet. Diese Ausbreitung ist insofern als totalitär zu begreifen. Die Wirkung, die eine solche Transformation der Lebensverhältnisse auf das bürgerliche Subjekt, nicht das empirische Subjekt, hat, ist, weil es keine Alternative ist oder weil keine Alternative denkbar ist, zum einen die ideologische Erklärungsmuster, zum Beispiel der Kulturalisierung des Nationalismus oder die Verwendung von Welterklärungsansätzen in Form des Antisemitismus, der keiner empirischen Subjekte bedarf. Die alleinige Projektion auf das Universale und wertförmig Abstrakte genügt dabei, um das Übel der Welt in der kollektiven Abstraktion des Juden wahrzunehmen. Gerade diese regressiven Krisenlösungstendenzen müssen eine kommunistische und systemtranszendierende Kritik geradezu herausfordern. Welche Möglichkeiten bestehen also, diese sehr grob skizzierten Verhältnisse nicht nur zu hinterfragen, zu analysieren, sondern, und das ist ja der generelle Punkt, zu überwinden? Die klassische Annahme war und ist es in einigen Strömungen immer noch, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse in sich so widersprüchlich sind, dass sich aufgrund der Ausbeutungsverhältnisse innerhalb der Produktionssphäre eine Dichotomie zwischen Produktionsmittelhabenden, sprich Kapitalisten, und Arbeiterinnen ergibt. Diese Konfliktbasis sei, so die Annahme, systemüberwindend und eine historische Determinante. Diesem Klassenkampf, so muss leider festgestellt, oder was heißt leider, diesem Klassenkampf fehlt es heute objektiv an seiner gesellschaftlichen Substanz, beziehungsweise ihrer Vermittlungsinstanz. Die Arbeiterinnenbewegung, aber vor allem ihre Forderungen konnten in Deutschland sowohl in den nationalsozialistischen Staat als auch in der BRD integriert werden. Insofern war gerade die Integration und Regulation des Klassenkampfs und der folgende gesellschaftliche Burgfriede in Form der Sozialpartnerschaft nach der deutschen Barbarei ein Impulsgeber des Wirtschaftswunders in Deutschland und dem stetigen Wachstum. Doch zurück zu heute. Die gesellschaftlichen Lebensbedingungen und Produktionsverhältnisse haben sich in einer Form verändert, dass es zwar soziologisch betrachtet noch die Klasse an sich geben mag, jedoch die soziale Sprengkraft, dieses Konfliktpotenzial, welches zwischen Arbeit und Kapital prägend war, heute nicht mehr systemüberwindendes revolutionäres Potenzial bereithält. Die Suche nach dem revolutionären Subjekt mündet daher in eine Vielzahl von neuen Konzepten, wie zum Beispiel an der Multitude zur Erkenntnis. Dies ist das Dilemma der radikalen Linken, zumindest der westlich-industriellen Linken. Dieses Beharren auf den Klassenkampf von unten erliegt daher einer Vielzahl von eklatanten Fehleinschätzungen und hat praktische Folgen. Egal, wo sich Protest erhebt und wer diesen gestaltet, diese gewisse Strömung meint immer, auf Seiten der Protestierenden sein zu müssen, da sie ja als unterdrückt gelten. In den meisten Fällen geht es dabei um Praxis. Praxis der Praxis wegen. Sie wird Selbstzweck und spaltet theoretische Überlegungen und Reflexionen ab, sowie zum Beispiel die legitimatorischen als auch die strukturellen und funktionalen Staats- bzw. Regulationskrisen auf Gesellschaft wirken, lassen sich die ökonomischen Krisen nicht als Grabstein des Kapitalismus deuten. Als kommunistische Gruppe mit antifaschistischem Background heißt das für uns als Radical, dass vor allem erst einmal keine künstliche Trennung zwischen Theorie und Praxis vorzunehmen ist. Um jedoch Theorie und Praxis entwickeln zu können, bedarf es einiger Grundvoraussetzungen, die zwar ziemlich banal klingen, aber dennoch für uns wichtig waren zu erwähnen. So muss zum Beispiel gesellschaftlicher Raum, meist ein linker Raum, zur Verfügung stehen. Und es muss eine Struktur vorhanden sein, die einer Gruppe oder Zusammenhang das Arbeiten ermöglicht. Das ist deswegen nötig, denn um eine Kritik am Kapitalismus, Staat und Gesellschaft zu entwickeln, muss die Möglichkeit und Zeit gegeben sein, sich diesen Themen und ihren gegenseitigen Bedingungen und Verknüpfungen zuwenden zu können. Leider befinden sich viele Linke oder Postlinke, vor allem im Osten, in direkten Abwehrkämpfen mit den Nazis, sodass kaum noch Zeit bleibt, um andere Themenfelder zu bearbeiten. Kurz gesagt, wer ständig auf dem Weg zum Plenum von Nazis aufs Maul kriegt, wird seine Zeit nur sehr eingeschränkt mit Phase 2, Marx, Adorno und den vielen wichtigen und spannenden anderen theoretischen Ansätzen verbringen können. Sondern wird sein Fokus ganz logischerweise auf Nazi-Abwehr richten. Als Radical M können wir für Göttingen feststellen, dass sich zumindest das Nazi-Problem dank Politik und Strategie der autonomen Antifa M und anderen antifaschistischen Gruppen zum Glück seit Mitte der 90er innerhalb der Stadt erledigt hat. Was jedoch nicht heißen soll, dass nicht ein Auge auf die Nazis gerichtet werden muss. Ganz im Gegenteil, der Kampf gegen Nazis in der Region und sofern möglich in anderen Regionen ist zwingend notwendig. Was jedoch unter spezifischen Verhältnissen in Göttingen aufgrund der unterschiedlichen Ansätze, Bündnispolitik, Direct Action und so weiter in der Vergangenheit funktioniert hat, muss nicht auch in anderen Städten oder Dörfern funktionieren, bei denen Antifaschisten unter anderen Bedingungen tätig sind. Der Ansatz des revolutionären Antifaschismus, der sowohl staatsüberwindend als auch das revolutionäre Subjekt konstituierend sein sollte, also der Hebel zur Revolution, musste spätestens seit dem Staatsantifaschismus in Form des Aufstands der Anständigen als Konzept ad acta gelegt werden. In der Konsequenz kann der bürgerliche Staat, wenn dieser mal aktiv wird gegen Nazis, diesen mehr Schaden zufügen, als alle Sachbeschädigungen, Prellungen, Brüche, die Antifas überhaupt austeilen können. Was jedoch nicht heißen soll, dass man nur auf den Staat warten sollte, um sich dieser eklatantesten Form von Nationalismus, Antisemitismus und Rassismus zu erwehren. Daraus muss sich exemplarisch ergeben, dass egal welche Form der Gesellschaftskritik, ob als Veranstaltung, Demo oder allen anderen symbolischen Aktionen, immer die spezifische gesellschaftliche Kontext auch auf der regionalen Ebene betrachtet werden muss. Das heißt zum Beispiel, dass es bei vielen Protesten gegen Hartz IV inhaltlich nicht möglich war zu intervenieren, da sich die Proteste offen nationalistisch und antisemitisch gaben oder auch zum Teil mit Nazis kooperierten. Jedoch auf der anderen Seite von radikalen Linken oder Postlinken gar nicht erst der Versuch unternommen wurde, in Gegenden, wo es möglich war, die sogenannte soziale Frage in einer Form zu analysieren und den Leuten die Ergebnisse der Analyse zugänglich zu machen. Und das im Sinne von Aufklärung, die nichts anzubieten hat, als eine andere Form der Vergesellschaftung als Idee. Die Nichtrelevanz von linken und postlinken Positionen kennzeichnet dabei das Dilemma, dass nicht einmal ansatzweise ein Abwickeln der kapitalistischen Verhältnisse denkbar erscheint. Die einzige Möglichkeit, die einer Gruppe dabei bleibt, ist dabei nun einmal die Erkenntnis, dass Praxis immer Ausdruck innerhalb des staatlichen Vermittlungsprozesses ist und symbolische Ebene nicht verlässt. Egal ob Demos, Kasperltheater, à la Agitprop, diese Aktionsformen sind nichts anderes als Protopraxis. Protopraxis insofern, als dass sie immer auf symbolischer Ebene agieren und auf der gesellschaftlichen Öffentlichkeit fußen. Es geht darum, Öffentlichkeit zu suchen, ein schönes Bild in der Zeitung oder für die Szene zu stellen und vielleicht einige Veranstaltungen zu dem Thema, zu dem man halt auf die Straße geht, zu machen. Rundum, es wird versucht, Einfluss zu nehmen und seinen Ansatz zur Thematik darzustellen. So banal dies auch ist, der Punkt ist dabei jedoch, sich über die Funktion von Praxis in dem Sinne klar zu sein. Die bürgerlich vermittelte und akzeptierte Form des Protests ist immer schon systemimmanent, da sie die Spielregeln, Verfassungen, Gesetze etc., die sich die Gesellschaft gegeben oder eingesetzt werden mussten, wie im Falle Deutschlands, beachtet. Auch die gewaltsame oder schöner gesagt militante Interessensvertretung ist systemimmanent oder anders staatsimmanent, auch wenn die Forderung oder Ansage, Kapitalismus abschaffen etc., nicht integrierbar scheint. Da die Vermittlung und Artikulation der praktischen Kritik als Akt der Negation zum einen als Drohung an den Staat gerichtet ist, es gilt ja thematisch auch um seine Abschaffung, und zum anderen an die aufzuklärenden Subjekte gerichtet ist, stellt es eine nach außen gerichtete Kommunikation dar. Auch der Ansatz einer sich möglichst von der, ich nenne es jetzt mal Straßenpraxis, distanzierenden Sicht zugunsten einer theoretisch voll durchdachten Kapitalismus- und Deutschlandabwicklung ist an das Individuum gerichtet, welches sich in einem gesellschaftlichen Verhältnis befindet. Kritik als Theorie ist zwar unumgängliches Moment der gesellschaftlichen Veränderung, aber sie muss eben auch als solches gedacht werden, nämlich als gesellschaftlich. Als die Summe von Individuen innerhalb eines spezifischen, historischen, gesellschaftlichen Verhältnisses, in dem das Individuum Lösungsansätze und Identifikationsmuster sucht. Oder auch... Moment. Sucht. Um den Zumutungen des Kapitalismus und anderen Herrschaftsverhältnissen zumindest ideell etwas entgegensetzen zu können. Insofern würden wir feststellen wollen, dass sehr hartnäckige Ideologieformen und fetischisierte Bewusstseinsformen oder traditionelle Zuschreibungen von vermeintlichen Attributen gibt, aber das Individuum als Subjekt der Aufklärung nie statisch agiert. Soll heißen, dass ein Grundgedanke sein sollte, dass der Mensch diese apersonalen und personalen Herrschafts- und Unterdrückungsmechanismen hervorgebracht hat, sie also durch Handlung und Denken auch wieder abschaffen kann. Und, um noch eine blöde Floskel zu bringen, das Individuum kommt nicht als Kommunistin oder Kommunist auf die Welt, sondern durch die gesellschaftlichen Bedingungen im Laufe der Zeit, in denen das Individuum lebt. Die zuerst in einem meist moralischen, das ist aber gemein, oder warum verhungern die Kinder in Afrika, seinen Anfang findet, ist prinzipiell erstmal kein sehr analytischer oder rationaler Zugang zur Welt. Aber allein die Festlegung, dass die ungleiche Distribution von Waren und Chancen im Kapitalismus angelegt ist, qua Grundmaxime, wäre zum Beispiel schon einmal ein Anfang. Dass daraufhin allerdings weitere Analyseparts folgen müssen, ist auch klar. Ich muss das ein bisschen abkürzen, deswegen noch ein Absatz. Bitte? Ja, ist ja gut. Vorsichtig. Also, die Zielbestimmung... Ja, ich muss mich ja nicht dumm anmachen, oder? Nee, mach einfach deine Frage. Okay, kommen wir nun zum Ausgangspunkt der kommunistischen Praxis zurück. Die Zielbestimmung einer emanzipatorischen Praxis ist die gesellschaftliche und ökonomische Transformation. Wenn dieser gesellschaftliche Prozess der Transformation einsetzt, dann kann von kommunistischer Praxis geredet werden. Die Aufhebungsgesellschaft in Action, dies wäre die kommunistische Praxis. Die Etablierung einer emanzipatorischen Gesellschaftsformation, die nicht unter dem Verwertungsimperativ und anderen Herrschaftsformen wie Nationalismus, Antisemitismus, Geschlechterverhältnissen und so weiter und so fort. Und so weiter existiert. Dies wäre kommunistische Praxis, die die Notwendigkeit des Kommunismus aus der schlichten Möglichkeit begreift, dass sie real sein könnte. Solange dieses Ziel nicht einmal am Horizont ansatzweise sichtbar ist, muss sich die präkommunistische Praxis darum kümmern, dass der Gedanke nicht verschwindet und dafür sorgen, dass Kritik an den kapitalistischen Verhältnissen wahrnehmbar ist. Also bleibt nur Politik machen, und zwar auf der symbolischen Ebene. Danke. Ich würde gleich weitergeben zu Simon. Ja, hallo, guten Abend. Wie bereits gesagt, ich bin Simon von Neckölln. Besser? Willst du das hier mal nehmen? Das ist sau laut. Als wir das letzte Mal auf einem Podium saßen, zu unserem großes Podium, das war kurz vor dem G8-Gipfel, wo man der Frage nachzugehen versuchte, ob man den Heiligen Damen als radikale Linke demonstriert. Warte mal ganz kurz. Als wir das letzte Mal auf einem Podium saßen, besser? Ja. Okay. Wie bereits gesagt, das war kurz vor dem G8-Gipfel, wo man der Frage nachzugehen versuchte, ob man den Heiligen Damen als radikale Linke demonstrieren soll. Vielmehr natürlich aber das Wie im Fokus stand, als das Ob und die drei großen linken Bündnisse, wo ja jetzt auch die Radical M sitzt, da versuchten, ihre Blöcke an den Mann zu bringen wie verfaulte Wagen. Da richtete man sich nach den Eingangsreferaten, oder da richtete sich nach den Eingangsreferaten die Moderatorin an uns und verkündete in triumphierender Stimmlage die Eröffnungsfrage für die folgende Diskussion. Und die war, was ich schon immer mal von euch wissen wollte, wie sieht denn in eurer Praxis aus? Ja, das Dilemma der radikalen Linken und ihres seltsamen Verhältnisses zur Theorie und Praxis hätte man eigentlich so nicht besser präsentieren können, denn wir saßen als der gewünschte Störenfried auf dem Podium, der eine Mobilisierung ablehnte, also zum G8, dementsprechend also auch mit der Praxis nichts am Hut haben kann und darüber dann auch diskreditiert werden muss. Aus einem solch eindimensionalen Verständnis von Praxis heraus lässt sich dann auch nur diese Frage formulieren, also diese Frage der Moderatorin. Praxis wird hier mit Bewegung gleichgesetzt, nicht mehr und eben auch nicht weniger als Bewegung. Dabei wäre diese unsinnige Trennung von Praxis und Theorie generell aufzuheben, die sich in der aktuellen Debatte wie so zwei Antipoden gegenüberstehen und der Versuch der Linken, diese nun zu versöhnen, so ein bisschen so wirkt wie die Hass der Alchemisten nach dem Gold früher. Und man sich auch gleichzeitig in der Hoffnung wiegt, dass wenn der Schlüssel einmal gefunden sei, man quasi mit so einem Perpetuum mobile gegen Kommunismus stampft. Dabei würde es zuerst auch genügen, einmal das dialektische Verhältnis von Theorie und Praxis wahrzunehmen, also deren Verschränkung, und daraus dann auch die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Wir haben uns natürlich auf diesem damaligen Podium überhaupt gar nicht gegen eine Praxis ausgesprochen, sondern nur gegen die dort eingeforderte Form einer Praxis. Und überhaupt muss unserer Meinung nach erst einmal festgehalten werden, dass eine Kritik, die öffentlich formuliert wird, egal in welcher Form, bereits eine Praxis darstellt. Der Bewegungsfetischismus der Linken hat sich das eigentlich nur viel zu lange verdeckt und hat auch diese Banalität verschwert, den Blick darauf. Kommunistische Kritik ist also bereits eine Praxis, beziehungsweise kann es sein, ohne damit dann halt auch gleichzeitig vollständig deckungsgleich zu werden. Das Problem, sie in ein Verhältnis zu setzen, also wie hier auch der Titel der Veranstaltung, beziehungsweise beständig auf der Suche nach nach einer Art von Transformationsgeben zu sein, der die Kritik zur Praxis katapultiert, hat man nicht, wenn man Praxis als Vermittlung der Kritik auffasst, oder es wird zumindest deutlich einfacher. Hier wäre dann vielmehr die Frage zu stellen, welche Form der Vermittlung man wählt, und ich denke, ein Großteil der Diskussion später wird sich auch genau darum drehen, eigentlich nicht, wie eine Praxis aussieht, sondern eher, was für eine Vermittlungsform man wählt. Doch Praxis bedeutet für die radikale Linke meist eine konkrete Bewegung, also ein konkretes Ereignis, eine konkrete Handlung, mit dessen Hilfe man dann seine glückselig machenden Erkenntnisse über die ja zumeist doch eher wenig interessierten Leute oder diesen Leuten offenbaren möchte. Klassisches Beispiel ist dabei sicher die Demo, die man vor allem macht, um was zu machen oder weil man sonst nicht weiß, was man machen soll mit seiner Gruppe. Und insgesamt ist das hauptsächlich ein lustiges Umwerken von Leuten, die Praxis mit was tun übersetzen. Und darüber auch niemals hinauskommen, beziehungsweise darüber nicht hinauskommen wollen. Dieses Etwas-Tun ist dann für viele auch wichtiger als die wirkliche Vermittlung von Kritik, und die Praxis wird zum reinen Selbstzweck, dabei ist sie doch eigentlich nur ein Mittel zum Zweck. Man muss aber durchaus kein Bewegungsfetischist sein und trotzdem so eine relativ dogmatische Auslegung weiterzuführen, also so wie das auch die Autonomen gemacht haben und andere gescheiterte Linke. Und zum Beispiel meint die Radical M in ihrem Text in der Phase 2, Freiraum oder richtig feiern heißt er, jetzt Zitat, sie, also die radikale Linke und ihre radikale Gesellschaftskritik, muss darüber nachdenken, wie die formulierte Kritik praktisch werden kann, im materialistischen Sinne eine Aufhebung des falschen Ganzen. Und einen Satz davor, so wenig ist Theorie kritisch, die sich darauf beschränkt, bloß die bestehenden Verhältnisse zu beschreiben, anstatt ihnen im Kampf anzusagen. Für uns ist dies der Tat es lässt einen etwas verdutzt zurück, weil man sich fragen kann, was die Genossen denn unter Kritik verstehen, wenn nicht die bestehenden Verhältnisse zu beschreiben, wobei genau das die Aufgabe von Kritik ist, nämlich das in Begriffe zu fassen, was abzuschaffen wäre. Und dementsprechend ist die Kampferklärung damit dann auch gleich impliziert. Aber scheinbar sagt man halt, also jetzt nicht unbedingt nur nach dem Verständnis von Radical M, sondern auch von anderen Leuten, sagt man in Verhältnissen erst dann den Kampf an, wenn man mit einigen hundert anderen Leuten inmitten von Tausenden von Reaktionären in Heiligendamm spazieren geht und für den Kommunismus mit erhobener Faust und für schlechter Musik grölt. Zurück bleibt das Gefühl, dass man ja was getan hat, und dabei ging es dann auch noch ums Ganze. Man fühlt sich toll, also es fühlt sich halt relativ toll an, so ein revolutionäres Wochenende, Erkenntnisse gewinnen null. Vielleicht ist das vielleicht auch nur, also vielleicht ist das auch nur eine Überinterpretation dieses Textes, aber gleichzeitig laut unserer Meinung nach in diesem Text auch bereits wieder diese Praxis, die sich nur als Bewegung, als Action verstehen kann, die für die Theorie nur ein Stolperstein auf dem Weg zu dieser ist, mit der man dann das ganze Falsche aufheben kann. Theorie ist aber keine Hinleitung zur Praxis. Man eignet sich diese nicht mit dem Ziel an, um dann irgendwie über diese Theorie zu einer künftigen Praxis zu kommen, sondern Theorie, also kommunistische Kritik, die ja zugleich auch wiederum Praxis ist, ist bereits die Keimzelle einer gesellschaftlichen Veränderung. Dementsprechend wesentlich ist dann auch das Wissen um diese gesellschaftlichen Verhältnisse und ihre Vermittlung. Diese Verbreitung sollte dann nach unserer Meinung nach im Fokus stehen, gerade in Zeiten eines Zerfalls der radikalen Linken, den ich mal denke, niemand großartig absprechen wird, in der also sowieso nicht mehr viel zu verlieren ist, mag die Verbreitung der Kritik und das vielleicht auch in so einem kleinen Maßstab wie zum Beispiel eines Lesekreises oder im größeren Maßstab wie so eines Camps hier vielleicht gar die einzig sinnvolle Vermittlung, also Praxis, sondern in dem Moment möglich ist. Und ja, damit ist explizit eine Abkehr von der Bewegungspolitik gemeint, explizit eine Abkehr von der Suche nach neuen und alten revolutionären Subjekten und explizit auch eine Abkehr von der Organisierung um der Organisierung willen. Das ist aber keineswegs eine Abkehr von der Aufhebungsperspektive, wie ebenfalls in diesem Text den Leuten vorgeworfen wird, die das tun, also wie es die Radical M behauptet, sondern ein notwendiges Schritt für eine radikale Linke, die sonst kaum weiß, was sie den Bewegungen, in die sie intervenieren möchte, damit mitzuteilen hat, geschweige denn, wie sie dies tun möchte. Die radikale Linke sollte stattdessen wieder die Sprengkraft der kommunistischen Kritik vertrauen und auch ernst nehmen. Und dafür muss man nicht in Bewegung sein, sondern kann eben dies zumeist, also außerhalb dieser sozialdemokratischen und bis reaktionären Bewegungen auch von außen halt, das auf die Mütze haben. Unserer Meinung nach würde die Verbreitung eines kritischen Bewusstseins, das heißt das Hegen und Pflegen des Wunsches nach Veränderungen, und damit ist durchaus auch erstmal den eigenen Reihen gemeint, wenn man sich zum Beispiel das Programm des Camps hier anguckt, das sich ja durchaus, wie die Radical M auch richtig gesagt oder das eingeschätzt hat, mehr der Theorie verpflichtet fühlt und es hier trotzdem eine Veranstaltung dazu gibt, ich habe die jetzt nicht gesehen, ich weiß nicht, wie die war, aber zu vulgär antideutschen Positionen zeigt das, dass es ja auch in eher theorielastigen Bereichen Lagern der Linken noch deutliche Defizite gibt. Also dieses Pflegen des Wunsches nach Veränderung, dass das nicht automatisch, aber durchaus wahrscheinlicher in eine kommunistische Bewegung oder dass das durchaus wahrscheinlicher eine kommunistische Bewegung schafft, die diesen Namen verdient, als das Angebiedere an konformistische Bewegungen und der Versuch, an sie zu intervenieren. So wie durch den NS längst diskreditierte sogenannte revolutionäre Bewegung. Und wenn man versucht, über dieses Verhältnis von Kritik und Praxis zu sprechen, sollte man noch festhalten, dass es gewisse Mindeststandards an eine Praxis gibt. Für uns beziehen wir uns da vor allem auf das, was Johannes Agnoli unter Kritik der Politik zusammengefasst hat. Und das ist den heute meisten immer scheinbar wenig geläufig oder es wird abgetan als etwas, was sich auf die 60er und 70er oder auf die Grünen vielleicht noch bezieht. Und so fällt man dann meist hinter die eigenen Ansprüche und Erkenntnisse zurück, wovon wir uns selber gar nicht frei machen, sondern wir machen das teilweise auch weiterhin, die man soeben noch formuliert hat. Politik ist aber immer ein System der Machteroberung, der Machterhaltung und eben auch der Machtausübung, das die ökonomische und gesellschaftliche Herrschaft übersetzt und vor allem immer wieder reproduziert. Wer sich darauf einlässt, vielleicht gar in kritischer Absicht, nimmt an ihr teil und reproduziert dann eben auch diese gesellschaftsimmanenten Widersprüche, die man soeben noch nutzen wollte, um die Gesellschaft aufzuheben oder zu sprengen oder zuzuspitzen, was ja auch vielfach ein Ansatz ist. Die Gesellschaft besteht danach aber weiter, und zwar im Großen und Ganzen so, wie sie vorher war, vielleicht sogar in angepassterer und modernerer Form. Die Geschichte der diversen linken Bewegungen und gerade auch der linken Bewegungen, die sich in Teilgebieten abgearbeitet haben, ist ein eindrucksvolles Lehrstück dafür. Man sollte sich unserer Meinung nach also nicht auf das Spiel der Politik einlassen, wie ich die Radical M gerade noch formuliert habe, sondern und eben nicht an den Staat oder seine Akteure appellieren, wobei das bestimmt gerade nicht damit gemeint war, und schon gar keine konkreten Verbesserungsvorschläge liefern. Das sind Basisbanalitäten gewiss, aber doch immer wieder widmet man sich als Linker eben dieser Politik. Für uns wäre es also quasi als Fazit, dass man kommunistische Kritik statt Politik betreibt, um die Menschen mit der Unfreiheit der bürgerlichen Verhältnisse zu konfrontieren. Danke. Ja, gut, dann mache ich mal weiter. Also wir haben jetzt kein Statement irgendwie ausgearbeitet. Was ich sage, ist jetzt eher so ein bisschen improvisiert und entsprechend sind also die Genossinnen und Genossen in Berlin bitte mich dafür haftbar zu machen, wenn ich irgendwie Unfug auszusehen reden sollte. Was wir generell so zu sagen haben zu kommunistischer Kritik und Praxis, wie sie heute heißt, kann man nachlesen in einem Text, der heißt 28 Thesen zur Klassengesellschaft. Findet man im Internet oder auch in der Zeitschrift, falls die nicht mehr auf dem Büchertisch zu haben ist. Ich habe noch ein paar dabei. Ja, es ist ja meistens so bei so Versammlungen, dass es dann so ein bisschen babylonisch aneinander vorbeigeht. Ich weiß jetzt auch gar nicht so recht, was ich zu den Vorrednern sagen soll und werde jetzt eher versuchen, ein bisschen zu skizzieren, was wir in diesen gesamten 28 Thesen so skizzenartig also versucht haben zu entwickeln. Wir gehen also aus, was anschließt an den heutigen Nachmittag, die Überlegung zur kritischen Theorie vom Begriff der klassenlosen Klassengesellschaft, den Adorno irgendwann mal geprägt hat, womit wir eben meinen, also das Substantiv ist ja nach wie vor die Klassengesellschaft, also dass das, was heute Nachmittag hier ausgeführt wurde, dass man also von einer Aufhebung der Klassengesellschaft im Sinne eines nicht mehr Fortbestehens von Klassenverhältnissen ausgehen müsste, das halten wir also für vollkommen falsch und versuchen also eher darzulegen, was sich im Laufe der Jahrzehnte seit der Zeit von Marx und dem revolutionären Anlauf, von dem ebenfalls heute Nachmittag die Rede war, 1917, 1918, geändert hat an den Klassenverhältnissen. Ich lese einfach mal vielleicht eine kleine Stelle vor, wie wir es generell fassen. Das Klassenverhältnis ist das Verhältnis von Kapital und Proletarisierten, von sich verwertenden Wert zur Arbeitskraft. Zwar ist das Kapital insofern kein automatisches Subjekt, als es von alleine gar nichts tut und daher immer irgendwelche mit Wille und Bewusstsein ausgestatteten Wesen braucht, also bislang Menschen, die seine Verwertung in eigenem Interesse organisieren. Aber das Kapital ist nicht zwangsläufig an die Kapitalisten gebunden. Die Bourgeoisie ist zweifellos lebendig und äußerst klassenbewusst, aber nicht der letzte Grund des gesellschaftlichen Übels. Alles Geld ist potenziell Kapital und wird dies auch, sobald es nicht Zweckkonsum verprasst wird, sondern in die Produktion eintritt. So sind clevere Unternehmer auf die Idee gekommen, ihre Belegschaften teilweise in Form von Aktien zu entlohnen und nicht wenige der verteufelten Heuschreckenfonds, also Heuschrecken in Anführungszeichen, verwerten die Rentenanlagen amerikanischer Proleten, die ihr Geld für sich arbeiten lassen, wie die fetischistische Umschreibung für den Umstand lautet, dass mittels dieses Geldes irgendwo fremde Arbeit kommandiert wird. Dieser gewissermaßen urdemokratische Charakter des Kapitals setzt aber eben damit voraus, was er im Weltbild der Ideologen widerlegen soll. Also mit Ideologen meinen wir in diesem Fall vor allem die sogenannten Wertkritiker. Die Existenz von Proletarisierten, von Leuten also, die ihre Haut zum Markt tragen müssen, um das Kapital durch ihre Arbeit und Mehrarbeit zu verwerten. Lebt die kapitalistische Klassengesellschaft im Unterschied zu ihren Vorgängerinnen gerade von der prinzipiellen Durchlässigkeit der Klassengrenzen, so ergeht es dem proletarischen Kleinaktionär nicht besser als den meisten Tellerwäschern. Eben dieses proletarische Dasein scheint heute nirgendwo mehr dingfest zu machen, weil es schier überall ist. Die allgemeine Durchsetzung der Lohnabhängigkeit, die sich parallel zur Auflösung des alten Arbeitermilieus vollzieht, die Bauern an den Rand der historischen Bühne drängt, erst die Angestellten, dann die Kopfarbeiter proletarisiert, bringt am Ende in den Zentren der kapitalistischen Entwicklung nicht zwei klargeschiedene Klassenlager hervor, sondern eine unüberschaubare Vielfalt von Lebenslagen, ein gefundenes Fressen für die Sozialforscher eben, die ganz froh sind, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen zu müssen. So bezeichnet Klasse hier und heute keinen kollektiven Akteur, der womöglich da umstürzlerische Absichten im Schilde führte, sondern schlicht den weitgehend verallgemeinerten Zwang, seine Arbeitskraft ans Kapital zu verkaufen, einen Zwang, den der Manager, wiewohl formal Lohnarbeiter, spätestens nach 2 Jahren im Aufsichtsrat nur schwerlich unterliegen dürfte. So wenig sich Wert und Mehrwert in irgendwelchen ganz bestimmten Waren verkörpern müssen, so wenig ist der Begriff der Klasse zwingend an körperliche Arbeit, an dingliches Produkt oder den Produktionsort Fabrik gebunden. Man muss keine besonders hohe Meinung von der munter, immateriell produzierenden Multitude des Professor Negri haben, kein Freund sein des linksakademischen Schemas von Fordismus und Postfordismus, also ne, alle Mann in der Fabrik und später dann jeder allein am Heimcomputer, das sind ja so die Vorstellungen, die da immer rumgeistern. Also all das muss man nicht tun, um in der Rede von der Zentralität der Fabrik genau jenen verengten Klassenbegriff zu erkennen, mit dem heute kein Blumentopf mehr zu gewinnen ist und schon gar nicht das letzte Gefecht. Also das nur mal als ein Auszug, wie wir generell Klassenverhältnis erstmal denken. Das heißt, was immer wieder auffällt, was man ja auch heute auf dem Podium leider wieder hören konnte, ist, dass über Klassentheorie in der radikalen Linken meist in einer völlig karikaturhaften Form geredet wird. Also ich weiß nicht, wer eigentlich gemeint ist mit der Beschreibung, man sei immer auf Seiten der unterdrückten Klasse, egal was sie macht oder so ein Blödsinn. Also ich kenne verdammt viele Genossinnen und Genossen, die sich also auf die Klassenverhältnisse zu beziehen versuchen, habe aber noch nie jemanden getroffen, der also nun irgendwie meinen würde, die Arbeiterklasse sei sozusagen der Good Guy in der ganzen Geschichte, der irgendwie von Haus aus, aufgrund seiner Stellung im Produktionsprozess, also zwangsläufig das Richtige machen würde und grundsätzlich im Recht sei in sämtlichen Konflikten oder sowas. Das ist also ganz bestimmt nicht gemeint. Sicherlich, klar, man kennt die MLPD und andere Arbeitertümler. In den 70er Jahren gab es diese ganzen K-Gruppen, die also einen völlig idiotischen Begriff von Klasse hatten und also versucht haben, sich dann ihre langen Hippie-Haare abzuschneiden, um irgendwie bei einem völlig imaginierten Idealproletarier möglicherweise zu reüssieren mit ihrer Agitation. Wir denken halt, dass solche Arbeitertümelei heute eigentlich, ja, denkweitend Geschichte ist und sofern sie existiert, ist es auf jeden Fall eine Sabotage sozusagen an der Entstehung sozialrevolutionären Bewusstseins innerhalb der unabhängigen Klasse. Ja, das wäre vielleicht mal soweit zum Klassenbegriff, was ja heute ebenfalls bereits Thema war, war die Strömung der Rätekommunisten, Linkskommunisten in den 20er Jahren. Da würde ich vielleicht auch nochmal anknüpfen wollen. Also die Krux, jenseits auch dieser angesprochenen Geschichte eben, die Krux im 20. Jahrhundert war eben die, dass sozusagen die russische Revolution 1917 sozusagen zum Inbegriff einer sozialen Umwälzung geworden ist und nun also mit allerlei Pseudomarxismus, würde ich denken, drapiert wurde. Was die Rätekommunisten ja versucht haben darzulegen, ist, dass die russische Revolution eben im Kern eine bürgerliche Revolution war und keine proletarische Revolution. Der Unterschied zwischen beiden Dingen ist eigentlich relativ einfach. Was die russische Revolution gemacht hat, war im Prinzip die Lohnarbeit historisch überhaupt erst durchzusetzen auf breiter Front in Russland, während eben die proletarische Revolution ja gerade darin bestünde, dass das Proletariat seine eigenen Existenzbedingungen aufhebt, also das Kapital und sich selbst als lohnarbeitende Klasse. Ne? Also das ist ja jetzt nicht eine Bildererfindung von uns, sondern eigentlich Kernbestand, das kann man auch bei Lukács nachlesen, dass eben die proletarische Revolution im Unterschied zur bürgerlichen nichts damit zu tun hat, dass sich eine Klasse irgendwie quasi nur noch politisch an die Macht zu bringen hat, sondern ganz im Gegenteil sich selbst aufzugeben hat. Damit ist man eben bei der Frage der Praxis natürlich. Ich denke, dass das, was hier vorhin hochgehalten wurde, was dann Proto-Praxis genannt wurde oder als symbolische Politik auch korrekt beschrieben wurde, dass das also in keiner Hinsicht einen Beitrag dazu leisten kann, die Selbstaufhebung der proletarischen Klasse irgendwie auf den Weg zu bringen. Es schadet nichts, wenn irgendwer durch die Fußgängerzone läuft und für den Kommunismus demonstriert. Es hilft aber auch nicht weiter. Und nach meinem Eindruck, was man da beobachten kann in Teilen der radikalen Linken, ist, dass sozusagen das Modell von Antifa-Politik oder bestimmte Formen von Antifa-Politik sozusagen mit einem neuen Inhalt versucht werden aufzufüllen. Das ist meistens dann irgendein relativ allgemeiner, nicht besonders ausgeführter Marxismus à la Michael Heinrich, also ein paar Überlegungen über Wertgesetz und so werden dann erzählt und nebenbei läuft Techno oder so, das weiß ich nicht, das scheint mir sehr gespenstisch und also ich war mal auf so einer Demonstration, das ist also ganz eigenartig und hat da irgendwie auch sowas von einem Zirkel oder so einer self-fulfilling prophecy. Ne? Also man geht halt davon aus, die Subjekte machen die Revolution nicht, weil sie verblendet sind, weil sie nicht wirklich die Einsicht haben in die wirklichen wesensmäßigen Zusammenhänge des Kapitals, die wir jetzt also gewonnen haben. Dann stellt man diese Wesenszusammenhänge oder diese vermeintlichen Wesenszusammenhänge also dar. Niemand will sie natürlich hören, wenn nebenbei Techno läuft und dann bestätigt sich das also wieder selbst, weil dann bleiben eben alle verblendet. Also das hilft wirklich nicht weiter, das sollte man sich einfach sparen und im Zweifelsfall ist es dann vielleicht auch besser, gar nichts zu machen oder so. Wir haben jetzt auch nicht unbedingt das große Gegenmodell, also der Begriff kommunistische Praxis ist mir in der gegenwärtigen Konstellation wirklich mindestens drei Nummern zu groß. Ich kann diesen Begriff nicht füllen, wie man immer so schön blöd sagt. Ich kann allenfalls beschreiben, was wir versucht haben oder was uns irgendwie bedenkenswert erscheint. Das erste ist natürlich, dass man sich durchaus mal die Frage stellen sollte, wenn man über die... Oh, habe ich schon so lange geredet? Okay. Ich mache es ganz kurz. Also das erste ist wirklich ganz banal. Spätestens seit 1968 sind wichtige Diskussionen aufgekommen über auch eine Neuzusammensetzung des Gesamtarbeiters. Also Hans-Jürgen Krahl, ein Schüler Adornos, hat 1968 im SDS-Stil dazu gearbeitet und also die These vertreten, dass die alte Praxis des Klassenverrats, ne, also sozusagen die bürgerliche Intelligenz muss jetzt in die proletarische Klasse überlaufen, dass das insofern kalter Kaffee ist, als eben auch die Kopfarbeiter längst dem Regime der Lohnarbeit unterliegen, Teil des Gesamtarbeiters geworden sind. Ich sage das einfach nur, weil ich vermute, dass hier relativ viele Studenten oder so auch sitzen. Und insofern denken wir, also, dass die radikale Linke, anstatt immer nur über die dröge Arbeiterklasse irgendwie zu schimpfen, vielleicht auch einfach mal ihre eigene materielle Situation reflektieren könnte. Nach meiner Erfahrung ist es verdammt schwer, in den heutigen Situationen sozusagen sich als Arbeitskraft im Arbeitsalltag auch antagonistisch überhaupt zu verhalten. Das zweite ist, also ausdrücklich gegen so eine Selbstinszenierung als wir sind jetzt die Kommunisten, weil wir den Kommunismus fordern, Praxis, die sie hier empfohlen wurde, dass wir erdenken, man sollte sich existierende Auseinandersetzungen ansehen nach Möglichkeit, wenn es einen selber betrifft und man eine Möglichkeit hat, dort bessere Beiträge zu leisten, in ihnen mitmischen und diese Bewegung eben kritisch auswerten. Das könnte also eine Funktion von sogenannten kommunistischen Gruppen vielleicht in der Gegenwart sein, dass sie also untersuchen, wie soziale Kämpfe entstanden sind, was die Verlaufsform dieser Kämpfe war, was ihre Schranken waren. Also es ist wirklich so ein blödes Gerücht immer Leuten, die sich auf Klassenverhältnisse beziehen, immer nachzusagen, sie würden also immer irgendwas idealisieren. Meine Erfahrung ist eher die, dass gerade wenn man also versucht, an diesen Konflikten anzusetzen, man ja automatisch damit konfrontiert ist, dass sie eben Schranken haben, dass es teilweise auch reaktionäre Tendenzen in ihnen gibt. Und in dem Sinne denke ich momentan, dass man eher versuchen sollte, irgendwie Orte zu schaffen, an denen es möglich ist, zu einer Selbstverständigung der Lohnabhängigen über ihre derzeitige Lage, ihre historischen Möglichkeiten beizutragen, anstatt das also immer mit den gleichen Kalauern sozusagen vom Tisch zu wischen. Gut, ich mache jetzt einfach mal einen Punkt an der Stelle. Und dann, So, ja, wie schon erwähnt, gehöre ich zum Arbeitskreis Rote Uhr, ich spreche aber nicht als Vertreter dieses Arbeitskreises. Wir, insofern man davon ein Wir sprechen kann, haben kein Programm. Insofern kann ich hier keine Programmatik verkünden, sondern nur die Gedanken, die ich selber also dazu so gemacht habe. Diese Frage, die uns hier gestellt wurde und die Diskussion oder die Beiträge, die sich hier bislang geleistet wurden, denke ich, erzeugen eine gewisse Ratlosigkeit, weil man diese ganzen Diskussionen ja eigentlich kennt. seit mehreren Jahrzehnten eigentlich, die tauchen ja alle 5 bis 10 Jahre wieder auf. Es hat immer wieder die gleiche Verlaufsform, die Linke macht ein bisschen mehr Praxis, dann klappt das Ganze nicht, dann macht man wieder mehr Theorie und dann reicht einem das wieder nicht und dann macht man wieder ein bisschen mehr Praxis. Ist ja auch in Ordnung, soll man ja nicht machen. Ich denke, weder das eine noch das andere ist irgendwie besser als das andere. Um auf den Titel dieser Veranstaltung zu kommen, was jetzt kommunistische Praxis ist, keine Ahnung. Man kann ja nur so ganz banale Sätze sagen, die dann auch reichlich tautologisch sind. Kommunistische Praxis ist eben die, die zum Kommunismus führen wird. Damit ist man natürlich viel weiter. Welche Praxis das sein wird, weiß man nicht. Aus diesem recht banalen Satz folgt allerdings, dass man diesen Satz sowohl auf die, sagen wir mal nicht hin, die dann immer Bewegungskritiker, also die eher Antideutschen, die eher Nichtpraktiker, die eher in Lesekreisen anzutreffenden sind, dass dieser Satz also sowohl auf die anzuwenden ist, als auch auf die Bewegungslinken oder auch die Bewegungstheoretiker, die also diese Straßenpolitik machen, in welcher Form auch immer. Sprich, dass sowohl die eine Form von Praxis oder Nichtpraxis oder wie auch immer man das nennen mag, der eine oder der andere nicht vorzuziehen ist. Über Theorie und Praxis, so wenig möchte ich hier nur sagen, kann man nur anhand von konkreten Beispielen sprechen. Also welche Theorie oder welche Praxis gut ist, weiß man sowieso nicht vorab. Man kann bestimmte Formen von Theorie und von Praxis ausschließen, einfach aufgrund der Tatsache, dass man sie von der Form her oder von ihren Inhalten her aus der Geschichte bereits kennt und von daher relativ sicher sagen kann, wohin es auch diesmal wieder führen wird, nämlich eben nicht zur Revolution, sondern eben zur Reaktion. Wenn man aber über Theorie und Praxis spricht, sollte man immer nur über bestimmte theoretische Entwürfe sprechen und über bestimmte praktische Politiken, die man dann im Einzelnen am Inhalt kritisieren kann. Die Möglichkeit oder die Notwendigkeit irgendeiner Form von Theorie oder von Praxis kann also nicht von vorab irgendwie behauptet werden. Und der eine oder andere Form kann auch kein Vorzug gegeben werden. Dass dem so ist, das haben die Bewegungskritiker, den Bewegungstheoretikern immer wieder gerne gesagt. Die haben es inzwischen auch gelernt, indem sie die Kritik der Bewegungskritiker aufgenommen haben. Und sagen, ja, wir wissen um diese Form der Verblendungen und wir wissen um die vielen Gefahren, aber wir müssen trotzdem intervenieren. Meines Erachtens sollen sie das ruhig machen, meines Erachtens auch ruhig in heiligen Damm. Ich persönlich glaube nicht, dass es viel bringen wird, aber wenn es was bringen wird, ist es ja nicht schlecht. Worauf ich hinaus will, ist, diese Bewegungskritiker eigentlich ein bisschen in ihre Schranken zu verweisen, was manche vielleicht verwundern wird, dass ausgerechnet ich das tue. Meines Erachtens gibt es hier ein Problem, dass diese beiden Typen von Bewegungskritiker und Bewegungstheoretiker sich näher stehen, als sie eigentlich meinen. Also ich beziehe mich jetzt einfach mal auf einen Text aus der Phase 2 von Jan Gerber, Me and My Monkey, aus der Nummer, keine Ahnung, steht hier nicht bei. Naja, der kritisiert auf jeden Fall eine politisch-praktische Gruppe. Und genau, die Antifa F kritisiert er da und er summiert hier einige Zitate von ihm. Die Antifa F also will die ideologische Vermittlung der Zwangsverhältnisse sabotieren, sie will Stellung beziehen und Widersprüche aufmachen und sie möchte in verschiedene Konflikte und anstehende Jahrestage etc. pp. Intervenieren in Manifestationen also. So die Antifa F, deren Kritik die völkische Formierung auch im Kern treffen könnte. Das sind jetzt alles Formen, die dann jemand wie Jan Gerber, also als Bewegungskritiker, als schwachsinnig zurückweist. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass Jan Gerber und seinesgleichen genau das Gleiche machen, wie das, was er da kritisiert hat. Er mag es halt nur irgendwie anders nennen, aber die Praxis ist im Grunde genau die gleiche, nur dass sie da irgendwie auf der Straße stattfindet. Und wenn so viel psychologisierende Spekulation erlaubt ist, gegen die ich sonst alle Vorbehalte habe, gerade innerhalb der antideutschen Linken, dann hat das meines Erachtens, hat dieses aggressive Aufeinandereinschlagen meines Erachtens seinen Grund darin, dass die Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen anfangen, belanglos zu werden. Die Bewegungslinke klar undifferenzierte Begriffe wie immer. Die Diskussion können wir uns sparen, bitte. Die Bewegungslinke hat sich den Bewegungskritikern weitgehend angeglichen. Keine von beiden Seiten weiß, was zu tun ist. Das ist schon mal ein Erkenntnisfortschritt, den man festhalten sollte. Naja, ich fände es gut, wenn die Bewegungslinken darauf reflektieren, dass sie natürlich auch nach einer Theorie handeln, nur meistens nach einer Theorie, die ihnen unbewusst ist. Und ich fände es ganz gut, wenn die antideutschen Bewegungskritiker vielleicht einfach mal ein bisschen den Ton zurückdrehen, nicht nur aus Gründen der Höflichkeit, sondern auch einfach aus Gründen der Nachvollziehbarkeit der Kritik und vielleicht mal in sich reinhorchen und darauf achten, was sie denn von ihren kritisierten Gegenständen eigentlich noch großartig trennt, außer das Vokabular. Soweit von mir erstmal. Ich würde jetzt gerne ohne Mikro weitersprechen, wenn das geht, weil ich möchte mir nicht weiter selber ins Ohr schreien müssen. Geht das nicht? Das Problem ist nur, es ist total laut hier oben eigentlich. Das ist eine gute Idee. Das ist jetzt nur leider nicht so richtig umsetzbar. Als erstes, also ich glaube, ich spreche ja schon, ich höre mich ja schon wieder selber sehr laut. Das müsste ja irgendwie gehen, oder? Ich würde jetzt erstmal das Wort zurück an Lars geben, damit er jetzt hier auf die Vorwürfe, die hier von mehreren Seiten aus kamen, damit er darauf reagieren kann. Ich würde aber vorschlagen, dass man das so konkret wie möglich hält. Und letztes Jahr ging hier ja die Diskussion schon um den G8-Gipfel, um die Mobilisierung zu Heiligen Damm. Und da kann man, ich habe mir so ein paar Texte im Internet angeguckt und bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass sich die Kritik an dieser Bewegung und an dem, was sich in dieser Bewegung aufhält, dass sich das relativ nahe ist, dass aber das Fazit scheinbar ein anderes ist. Dass halt die Radical M gesagt hat, wir müssen da weiter kritisch einwirken und mobilisieren dahin und fahren auch dahin. Und deshalb würde ich sagen, vielleicht, dass du so im Nachgang dazu vielleicht nochmal Stellung nimmst und sowas wie eine Auswertung hier vornimmst. Also, ja, ich werde es mal versuchen. Wo fängt man an? Hallo? Nee, doch. Tja, also der Vorwurf, der gemacht wurde, und ganz speziell ums Ganze, war ja, wie könnt ihr denn quasi hinter einem Antisemitenblock laufen? Warum macht ihr nicht, warum vollzieht ihr nicht die Konsequenz aus dem, was ihr quasi schreibt? Quasi gegen Antisemitismus zu agieren, hieße in dieser Konkretation zu folgen, nichts anderes als, warum blockiert man nicht einfach die Demo? Das wäre eine konkrete Praxis, die genau in die Richtung ginge, die die Kritiker eigentlich quasi befürworten würden. Zwei Argumente. Dieser krasse Antisemitenblock, an dem sich gerne hochgezogen wurde, der war immens klein, hat insofern keine wirkliche Auswirkung gehabt. Hat da ihre Positionen vertreten, ja, das war schlimm genug, aber um auf dieser Demo wirklich eklatant oder beziehungsweise diesen Block bekämpfen zu wollen, muss man sagen, so viel strategisches Verständnis sollte man dann den Leuten auch zugute halten, dass sie da nicht fett die Prügelei angefangen haben. Das andere, warum ausgerechnet nach Rostock? Ja, dieser Bewegungsfetischismus-Vorwurf, den muss man sich schon sehr genau anhören und auch zwischen den Zeilen lesen können. Es geht dabei, wie ich ja schon gesagt habe, man will versuchen, die Menschen zu erreichen mit seiner Politik, also symbolischen Politik, und insofern war Rostock eine symbolische Politik, wo es darum ging, deutlich zu machen, dass man etwas gegen den Kapitalismus, so hat es uns ganz einfach formuliert, gegen den Kapitalismus als solchen hat. Also quasi symbolische, was heißt symbolisch? Also im Endeffekt darauf hingedeutet hat, dass hier, egal unter welchen Umständen, hier gibt es nichts mehr zu verhandeln. Der Kapitalismus gehört abgeschafft. Und das in einer Form, wo man sagen kann, gut, die Barrikade ist interpretierbar, hat mein Kollege Genosse, naja, auf jeden Fall jemand mal in Hamburg gesagt. Und da, ja, da kann man schon sagen, der hat recht. Natürlich ist eine Barrikade nicht interpretierbar. Also es steht immer im Kontext zu der Aktion. Aber gerade wenn man zu einem Block mobilisiert im Rahmen zum Beispiel von uns Ganze, wäre es halt genau wichtig, das auch konkret in die Theorie und beziehungsweise den Rahmen, den die Gruppe oder Gruppen dann stellen, auch wirklich einzubetten. Ich würde noch mal kurz nachfragen wollen, weil ihr seid ja angetreten mit dem Anspruch, zu einer bestimmten Relevanz zu kommen, um in gesellschaftliche Widersprüche eingreifen zu können und auch diese Kritik quasi in die Bewegung reinzutragen. Und einfach mal so als Fazit, beurteilst du das als gelungen, so wie es da gelaufen ist in Heiligendamm? Also denkst du, ihr wart da erfolgreich oder würdest du sagen, wir hatten da nicht so einen Erfolg? Also der Erfolg begünstigt natürlich nicht nur in der Mobilisierung. Also wir fanden schon sehr gut, dass dieser Block mit ca. 3000 Leuten gefüllt war, keine Frage. Also insofern muss die Message, die man verbreitet hat, auch angekommen sein. Weil es war eine gezielte Entscheidung, quasi zu dem Block zu gehen. Denn es gab den IL-Block, alle möglichen anderen Blocks. Also das war dann schon eher eine bewusste Entscheidung, zu dem Block zu gehen. Und die andere Sache, was viel interessanter war, was wir auch im Vorfeld immer gesagt haben, ist, dass bei Veranstaltungen, oder quasi, dass es uns wichtig war, genau diese Kontroverse in die Acht aufzuführen. Gerade unsere Position hat halt auch dazu angeregt, dass sich wirklich alle möglichen Gruppen dazu geäußert haben. Also hätten sich wahrscheinlich auch so geäußert, keine Frage. Aber dass es nochmal zumindest das Diskussionsniveau auf jeden Fall gesteigert hat. Insofern, dass halt, Niveau ist auch falsch. Also quasi, dass darüber geredet wurde, wenn man es ganz kurz. Es hat dazu geführt, dass verschiedene Positionen auf dem Podium waren und sich richtig schön gestritten haben und deswegen, und das auch aber so wahrgenommen wurde. Aber was ja der Streit ist, ist ja, also das ist ja eine taktische Frage, mit wem gehe ich jetzt Bündnisse ein oder gehe ich jetzt nicht ein, wenn man mit Gruppen auf einer Demonstration läuft, die antisemitische Positionen vertreten, dann sitzt man ja mit dem gezwungenermaßen in einem Boot oder man müsste da halt als Außenstehender sein. Und die Frage ist halt, an wen man sich da richten möchte mit der kritischen Bestimmung des eigenen Standpunkts. Also ob man das als erfolgreich beurteilt. Man müsste ja dann irgendwie einen Erfolg aufweisen können und zu sagen, man hat da überzeugt, man hat da polarisiert in der Bewegung selber und das hat jetzt bestimmte sichtbare Konsequenzen. Das ist wirklich schwierig einzuschätzen. Also das gehört ja zu so einer Auswertung dazu, eigentlich. Ja. Das Problem ist halt, also ich würde ich würde das auch weitergeben an andere Podiumsteilnehmer. Also ihr wart da ja auch relativ stark mit beschäftigt. Mit dem geacht und ihr hattet eine ähnliche Kritik, seid aber zu der Schlussfolgerung gekommen, da halt nicht hin zu mobilisieren. Unsere Kritik richtete sich halt vor allem, also nicht unbedingt, dass dort Antisemiten laufen oder wo ums Ganze läuft, ob die jetzt nur hinter oder vor den Antisemiten laufen, ist relativ scheißegal, oder ob sie vier oder fünf Blöcke davon entfernt laufen. Sie sind auf der gleichen Demo gewesen, haben gemeinsam mit denen ihre Randale gemacht oder auch nicht. Unsere Kritik richtete sich im Vorfeld eigentlich eher an der Beteiligung, an diesem Spektakel der Politik und dass der G8 eigentlich auch so eine festgefahrene Sache ist, wo die NGOs hinfahren, um halt in bester Art und Weise an die Staatsführung oder halt auch an gewisse andere staatliche Institutionen zu appellieren. Und wenn man sich zum Beispiel anguckt, was die interventionistische Linke gemacht hat, die haben so Lieder rausgebracht, wo sie konkrete Verbesserungsvorschläge gemacht haben, also nicht jede radikale Politik aufgegeben haben. Und das war unsere Kritik, sich diesem Spektakel zu beteiligen und das damit halt auch zu stärken, auch wenn man vielleicht eine kritische Absicht hat, weil unserer Meinung nach diese Strukturen so eines Spektakels auf jeden Fall deutlich stärker sind als die total marginale radikale Linke, die innerhalb einer radikalen Linken da herumwuselt. Und unsere Praxis hat eingehend dann eher so aus, dass wir gesagt haben, wir werden das von außen machen und ein Reader, das lässt sich jetzt nicht mit irgendwelchen Zahlen, wie viele Leute in unserem Blog waren, weil es ja nicht gab, sagen, aber vielleicht ist sowas auf Dauer hin eine fundierte Kritik, die garantiert weit, also natürlich tiefergehend ist als ein Demo-Blog mit gewissen Parolen und vielleicht vier, fünf verteilten Flyern, die man zu Hause dann auf dem Klo liest, dass das irgendwie vielleicht ein bisschen mehr fruchtet und dass man sich diese ganze Arbeit, die da im Vorfeld ja enorm reingesteckt werden muss, auch für andere Sachen aufheben kann, als sich halt an diesem Spektakel zu beteiligen. Das war halt eher unsere Kritik und nicht, ob uns das Ganze vor oder hinter dem Blatt gelaufen ist. Also ihr wendet euch ja auch, oder in dem Papier, wo ihr euch da gegen diese Radical M auch positioniert, wendet ihr ja euch gegen das propagierte Praxisdiktat und setzt stattdessen das Primat des geistigen Begreifens, also der Kritik. Und da meine Nachfrage wäre, also was ich auch, also Politik gegenüber Kritik, wo da die Unterscheidung ist. Also was da der Unterschied ist zwischen Politik und Kritik, wenn du dazu nochmal was sagen könntest. Also Also Politik ist im Endeffekt ein Aushandeln innerhalb der staatlichen Systeme, also innerhalb der vorgegebenen politischen Rahmenbedingungen. Und dass dort halt auch durchaus Bewegungen, die sich dort daran beteiligen, also indem zum Beispiel an den Staat appellieren, immer wieder von ihren radikalen Forderungen halt auch entschärft werden. Also ich meine, das war ja gerade im Referat schon. Beispiel die Grünen, wo durchaus mal ein starker Flügel vorhanden war, oder halt also zum Beispiel die ganzen da reingegangenen K-Gruppen, dass sowas halt immer eine Befriedigungsfunktion hat, also egal mit was für eine Absicht man da reingeht, dass diese politischen Strukturen immer stärker sind als halt das, was dort versucht, die Politik für sich zu nutzen, dass das also nicht möglich ist und die Kritik halt genau versucht, das zu vermeiden, indem sie halt nicht politische Strukturen reproduziert, sondern halt versucht, keine Forderungen an den Staat entsprechend oder halt bei welchen Spektakeln zu tun, wo genau sich an den Staat gerichtet wird. Okay, ich würde das vielleicht, ich möchte hier auf dem Podium noch jemand dazu sagen? Nee, ich meine, ich weiß nicht, wo die Diskussion hinführen soll. Also, oh, okay. Ist das an oder was? Nee. Doch. Okay, sorry. Ich weiß nicht, wo die Diskussion hinführen soll. Ne? Also wir haben auch ein bisschen polemisiert, dass es jetzt irgendwie ein Spektakel war mit Heiligen Gang und so und da auch Freunde der palästinensischen Scholle unterwegs waren und so. Das stimmt ja auch und es ist ja irgendwie auch albern, aber es ist doch letzten Endes nicht die große Debatte. Ja, es ist eine Frage letzten Endes der Freizeitgestaltung. Ja, es gibt Leute, die stehen irgendwie brennende Barrikaden, mir ist es zu anstrengend, besonders wenn ich nicht genau weiß, wofür oder wogegen. Und der Charakter solcher Events ist so mein Leben, dass unklar bleiben muss, wofür und wogegen es irgendwie ist, irgendwie für eine bessere Welt, von Attac über Bono bis ums Ganze oder so. Ich denke aber auch, das hat der Bono deutlich gemacht, dass mich sozusagen doch stark bremst, da es irgendwie unnötig rumzupolemisieren ist. Dass ich denke, es schadet halt auch nichts. Also wenn halt ein paar Mülltonnen brennen sollen, dann brennen halt ein paar Mülltonnen. Mit gesellschaftlicher Praxis hat das halt nichts zu tun. Wir sind momentan sozusagen als linke, antistaatliche Kommunistin auch nicht in der Lage, irgendwie jetzt die große Praxisnummer aus dem Grund zu zaubern und zu sagen, da und da sind jetzt irgendwie mega proletarische Bewegungen am Start, Leute geht da alle hin oder so. Ne? Okay, wir können einfach nur erstmal in aller Bescheidenheit formulieren, sozusagen, wir stehen theoretisch auf Kriegsfuß mit allen, die also diese Klassentheorie auf den Müllhaufen der Geschichte werfen wollen. Da stehen wir auf Rede und Antwort, das kann man durchargumentieren und ist entsprechend entscheidend für den Linksradikalismus, sich diese gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um die Arbeitskraft anzusehen. Ja, sei es die CPÖ-Bewegung in Frankreich, sei es irgendwie die Geschichten, die hier vor ein paar Jahren mal aufgekeimt sind und dann wieder in der Linkspartei versichert sind und so weiter und so fort. Also wenn sich irgendwie nochmal eine antagonistische, antistaatliche Linke konstituieren wird, wird sie es eben nicht tun können auf diese komische, politizistisch, spektakuläre, aktivistische Weise, sondern sie wird es eben nur tun können, sozusagen als kritisches Element innerhalb irgendwelcher gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Und G8 ist keine gesellschaftliche Auseinandersetzung, sondern irgendein komisches Treffen von Merkel und so. Also G8 ist natürlich nur ein Event, aber da kommen halt auch, also das sind natürlich Leute, die finden, die haben ein bestimmtes gesellschaftliches Verständnis und insofern finde ich, muss man das auch, finde ich, ernst nehmen und auch so kritisieren, wenn man jetzt sagt, naja, es gibt diese kritische Masse nicht mehr, auf die man sich beziehen soll, dann stellt sich natürlich die Frage, an wen richtet man sich? Und dann stellt sich auch die Frage, ist das so eine Masse, die sich kritisch gebärt oder kritisch gebären möchte, wie auf G8 oder nicht? Wo ich finde, da wurde viel diskutiert und deshalb finde ich das auch wichtig, das vielleicht hier zu klären. Ich weiß nicht, ob du da noch was zu sagen willst. Ansonsten würde ich die Diskussion auch zu diesem Komplex an das Publikum weitergeben wollen. Erstmal, möchtest du? Also diese Debatte um Heiligen Gang, die ja noch letztes Jahr hier schon geführt wurde, wird meines Erachtens schnell albern, mit ungefähr nach 2 Minuten. Da geht es dann immer um meine Einschätzung und um deine Einschätzung. Also meine Einschätzung ist dann, der Antisemitenblock war groß und deine ist, nee, der war eher klein. Und meine ist dann, ja, der war klein, aber der hat das Bild geprägt. Und deine ist dann wieder, ja, der war doch nicht so klein, aber hat das Bild trotzdem nicht geprägt. Ich frage mich, wer auf diese Art und Weise ernsthaft sich überhaupt noch traut zu argumentieren. So war es zumindest letztes Jahr, auch sehr ähnlich ist es hier jetzt auch. Wenn man dann darüber diskutiert, wenn man bei der Demo mitläuft, ist das eher ein Mittragen von dem, was auf dieser Demo angeblich dominiert. Also fördert man das dadurch, also macht man sich dann zum, macht man sich dann zur Plakage von politischen Strömungen, die man eigentlich kritisieren möchte. Oder ist es genau andersrum, dass es eine Chance ist zur Intervention. Würde ich einfach gerne wissen wollen, wovon man, also wie man diese Frage überhaupt beantworten möchte. Meines Erachtens wird man das überhaupt gar nicht hinbekommen, wenn man überhaupt gar nicht weiß, bei wem oder bei welchen Gruppen diese Demonstration auf welche Art und Weise ankommt. Also solche Fragen sollte man sich, von solchen Fragen kann man sich meines Erachtens groß abdenken. Also ich finde es schon relativ schlüssig zu sagen, ja, da sind halt viele Linke und die kann ich wahrscheinlich eher erreichen. Also ich nutze diese Demonstration als möglichen Resonanzboden, um kritisches Bewusstsein zu erzeugen. Das gelingt mir da wahrscheinlich eher als auf einer Gewerkschaftsdemonstration oder bei irgendwelchen Kirchengruppen oder was weiß ich, bei irgendwelchen bürgerlichen Verbänden oder so. Das mag sein, das mag auch nicht sein. Was ich ganz bedenklich dabei finde bei diesen Überlegungen, ist, dass Menschen sich dann anmaßen, so perfekt sichere Antworten darauf zu formulieren, dass sie irgendwie wissen können, bevor die Sache denn entschieden ist, was tatsächlich wohin führen wird und welcher Ansatzpunkt dann derjenige sein wird, der dann tatsächlich der Hebel sein wird. Also wenn man irgendwas wissen kann, ein letzter Satz dazu, aus den letzten 150 Jahren Marxismus, dass ich solche Aussagen immer planiert habe. Von daher könnte man das einfach mal lassen. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Noch immer noch in Form eben einer kritischen Auseinandersetzung weiterhin eben darauf hofft, dass irgendwann vielleicht doch eine Praxis kommt, die eben das Ganze eben aufhebt. Okay, du teilst eigentlich diese Unlust, weiter zu diskutieren, wie auch hier die Leute auf dem Podium. Das ist natürlich so ein bisschen schwierig. Du möchtest darauf reagieren? Ja, eigentlich schon. Pause der Praxis. Das hieße. Also. Also Pause der Praxis. Entschuldigung. Pause der Praxis hieße dann quasi auch so aufklärende Veranstaltungen wie diese hier. Also das verstehe ich auch unter Praxis. Deswegen verstehe ich nicht, warum man da erstmal eine Pause einsetzen sollte. Und also ich habe den Punkt bei dir nicht verstanden. Du musst dich hinstellen, damit wir dich hören am besten. Danke. Das heißt dann, also wenn ich das jetzt richtig verstehe und das jetzt nochmal zuspitzen würde, das heißt dann, also dieser gesellschaftliche Umsturz ist nicht möglich, sagst du, und man müsste jetzt die bürgerlichen Freiheiten und die bürgerliche Entwicklung des Individuums irgendwie nochmal stürzen. Also das ist ja, wäre dann quasi so ein taktischer Schwenk auf die Demokratie. Das gibt es ja auch, oder das gibt es, ist ja in der Antideutschen unter Umständen verbreitet. Meinst du das? Ich meine eigentlich, dass quasi das Problem ist, einerseits sozusagen der kommunistische Konflikt sozusagen von den realen Verhältnissen und von den gesellschaftlichen Gesetzen sozusagen, also möglich ist, man kann ja die Politik betreiben, die quasi nicht sozusagen sich das Bürgerliche einlässt, andererseits ja quasi man nicht davon ausgehen kann, dass man nur Lesekreise und Vorträge macht, irgendwann dann alle Leute das einsehen und gut ist, sondern dass ja sozusagen deren Bewusstsein auch durch halt die gesellschaftliche Struktur irgendwie geformt wird. Da war jetzt noch eine Wortmeldung. Die sich jetzt aber nicht auf das vorgelassen hat. Okay. Also ich, was ich festgestellt habe, ist, dass sich da teilweise die Meinung sehr auseinandergeht, was als Praxis begriffen wird. Die einen verstehen, also das, was wir hier tun, bereits als Praxis, das will ich auch so sehen, weil wir sitzen hier und reden und das ist schon Handeln. Und wir versuchen, Konsense oder Unterschiede herauszuarbeiten, letztlich mit dem gleichen Ziel. Und dann wird auf der anderen Seite, so hatte ich das Gefühl, ein bisschen, wo die Leute dann auf so eine Demo gehen, ein bisschen belächelt. Finde ich aber auch nicht richtig, weil da muss man einfach, finde ich, differenzieren, mit welcher Praxis man was erreichen möchte. Wenn wir hier sitzen, geht es darum, eine im Moment recht gespaltene Linksradikale abzuwägen, zu verstehen. Wenn wir auf eine Demo gehen, geht es darum, ein Bürgertum, das in diese theoretischen Details überhaupt nicht eingearbeitet ist, die hier betroffen werden, die denen zu zeigen, hallo, so geht's nicht. Und ich finde, da muss man einfach differenzieren. Also eine Demo, ich gehe nicht auf eine Demo, um entweder mein Wissen aufzustocken oder um irgendwelche Positionen ernsthaft in Diskussionen auszuloten. Auf eine Demo geht es um ganz anderen Gruppen was zu zeigen. Nämlich, dass ein Unmut da ist und dass nach wie vor ein Wille da ist, was zu tun. Und ich finde, deshalb sollte man vielleicht sich nicht so abgrenzen von verschiedenen Techniken, sondern eher sehen, womit erreichen wir was und welche Zielgruppe sprechen wir mit welchen Aktionen an. Und deshalb finde ich, kann beides eine relevante Praxis sein, sowohl das Vertreten sein auf Demonstrationen als auch in diesem Rahmen zu sprechen. Also dazu? Ja. Kannst du lauter reden? Ja, und zwar, ich würde gerne eine Frage zu einem Subjekt stellen, weil ich verstanden habe, von der offenen Gesellschaft, dass durchaus noch eben von der Klasse. Kannst du es nochmal wiederholen? Also, inwieweit also der Klasse und Freund von der Klasse und der Gesellschaft hat ja gerade gesagt, dass sie durchaus noch eine Hoffnung im Proletariat sehen. Und das würde ich gerne einreihen, dass wir die Einschätzung dazu auch nochmal gerne diskutieren, weil ja das auch eine große Praxisfrage ist, die vielleicht auch interessant wäre, ob ich die 8 Jahre oder mehr. Das würde ich auch interessieren. Also ich weiß nicht, wie weit es möglich ist, ich will eigentlich die Frage weiter befördern, weil der Mitdiskutant vielleicht von mir eine verengte Klassentheorie kritisiert. Vielleicht könnte er kurz sagen, wie die nicht verengte Klassentheorie aussieht, falls das möglich ist in 3 Minuten. Maximal. Wie jetzt, ja, oder? Beide. Ja, scheiße, das ist. Okay, also nochmal zu diesem Begriff des revolutionären Subjekts. Ich halte es für eine relativ triviale Diskussion. Ne? Also wir schreiben in den Thesen ausdrücklich irgendwie, kurz nur die 2 Sätze zitieren, nur eine Bewegung der ungeheuren Mehrzahl der Lohnabhängigen kann die Gesellschaft umwälzen. Doch nur anlehnungsbedürftige Metaphysiker verwirken darum, das Proletariat als revolutionäres Subjekt. Wie die Proletarier kämpfen, so sind sie, und ihre Kämpfe haben sie bis heute nicht über die Klassengesellschaft hinaus, sondern immer tiefer in sie hineingeführt. Also meint in anderen Worten, wir reden doch erstmal über eine völlige Banalität, wenn wir sagen, also das, was hier so durch den Raum geistert, ne? Weltrevolution und freier Verein und irgendwie Wertgesetz abschaffen und diese ganzen Geschichten, das ist doch heute im Weltmaßstab nichts anderes mehr als die Selbsterschaffung der Arbeiterklasse. Es ist doch nichts anderes als sozusagen eine Bewegung, die ihre eigene Trennung von den Produktionsmitteln aufhebt, die anfängt, als gesellschaftliche Wesen zu produzieren, sich nicht mehr über den Markt und den Kauf zu vergesellschaften, sich aber eben auch nicht etatistisch, jetzt wie im Staatssozialismus russischer oder osteuropäischer Spielart, über den autoritären Bahnstaat zu vergesellschaften, ne? Sondern die einfach die Produktion in die eigenen Hände nimmt und irgendwie tut und treibt, was sie lustig ist. Das ist eigentlich kinderleicht. Und insofern ist völlig klar, dass diese Bewegung, also sozusagen eine soziale Umwälzung der Weltgesellschaft im 21. Jahrhundert, ist notwendigerweise eine proletarische Revolution, eben im Polen geschilderten Sinne, eben nicht als Selbstbehauptung des Proletariats, das irgendwie die Macht ergreift und irgendwie die Bourgeoisie dann unterdrückt, was sollte das auch bringen, sondern eben sich selber aufhebt in der Welt. Ne? Und das heißt aber nicht, dass wir irgendwie sagen, die Arbeiterklasse ist das revolutionäre Subjekt, weil erstmal ist die Arbeiterklasse, die gegen Lohnarbeiten reproduziert, das verfügte Kapitalverhältnis. Ja? Also das halte ich für eine Scheindebatte. Was uns wahrscheinlich unterscheidet, jetzt von anderen Leuten hier überhaupt oder so, ist, dass wir eben sagen würden, es ist zu unbestimmt, ne? Einfach zu sagen, die Menschen oder sozusagen ein Geistesblitz aussehen, Michael Heinrich Bändchen oder so, muss in die Menschheit fahren, damit sie dann das Unheil wendet oder sowas. Sondern dass wir eben sagen würden, in dem immer wieder und auch immer wieder notwendigerweise aufblitzenden Klassenkonflikten in der Weltgesellschaft bilden sich möglicherweise die Formen des Übergangs, beginnen ne, die Lohnabhängigen eben ihre Atomisierung voneinander, ihre Konkurrenz untereinander auszusetzen. Ja. Was sind solche Momente, wo das dann aufblitzt quasi? Also sind das jetzt Streiks oder? Nimm einen ganz einfachen Fall. Also irgendwie es gab 2006 einen Streik von Lehrern, die von selbstverständlich Teil der Arbeiterklasse sind, in Mexiko. Ja, die Lehrer haben zum einen ganz straight kommunistische Forderungen gestellt, sie haben also gesagt, sie möchten mehr Lohn haben. Ich glaube, die Lehrer in Mexiko leben deutlich schlechter als Lehrer hierzulande, sind doch auch keine Beamten. Sie haben auch gesellschaftliche Forderungen gestellt, also sie nehmen als Lehrer natürlich wahr, dass die Leute dort schlichtweg nichts zu beißen haben, die Kinder müssen in die Schule kommen. Also einige Lehrer haben gestreikt, haben gesagt, wir hätten gerne mehr Lohn und wir sind der Ansicht, dass die Kinder hier, mit denen wir in der Schule sitzen, dass sie irgendwie verdammt nochmal ein Frühstück brauchen. Ne? So, und diese Geschichte ist eskaliert. Es gab also einen Angriff des mexikanischen Gouverneurs auf das Streikcamp dieser streikenden Lehrer. Und es war also in einem mehrmonatigen Ausnahmezustand, Massenrebellion sozusagen, ausgeartet. Ne? Und da haben dann auch Barrikaden gebrannt, aber ich würde eben behaupten, dass diese brennenden Barrikaden in Oaxaca, im Süden Mexikos, einen durchaus anderen gesellschaftlichen Charakter hatten, als die brennenden Barrikaden an der Nordseeküste Mexikos. So, und uns geht es nicht darum, da irgendwie jetzt ein ewiges revolutionäres Brodeln zu beschwören oder zu sagen, automatisch führt die Lohnforderung zu Ende gedacht zur Weltrevolution oder so. Wir sagen einfach nur, historisch gibt es immer wieder diese Situation eskalierter Klassenkämpfe und wenn wir, wahrscheinlich haben wir keine Rolle zu spielen in der Geschichte, sieht es einfach aus, aber wenn wir vielleicht irgendwas tun könnten, wäre es dazu beizutragen, also die Klassenkonflikte zum Kommunismus halt zu eskalieren. Also das heißt quasi, du sagst, du machst dir quasi einen Bezug auf ein Klassenverhältnis, das machst du ja stark und dann müsste man ja in der Folge sagen, mein Adressat meiner Politik sind jetzt quasi die Arbeiter. Wir machen keine Politik, also wir lehnen Politik ab oder ziemlich oft sehr positiv auf den Johannes Anjogi. Machen wir nicht, also wir schreiben halt ein bisschen. Ja, wir machen irgendwo rum und das ist ja nicht Politik. Naja, ich finde. Wir haben jetzt auch keine Adressaten, das sind irgendwie die Arbeit oder so. Nee. Na, ich finde so ein bisschen, dass das, also diese Unterscheidung zwischen. Ich wollte gerne quatschen. Bitte nicht. Ja, wir können auch erst nochmal hier jemanden dran nehmen. Ja, also, ich finde halt Positionen, die irgendwie auf dem Podium vertreten sind, nachvollziehbar. Meine Frage an eher praxisfeindlichen Positionen, die da vertreten werden, wäre, wie kann man denn Leute politisieren und dazu bewegen, sich für zum Beispiel marxistische Theorie zu interessieren oder allgemein sich damit kritisch auseinanderzusetzen? Würde das vielleicht an dich gucken, oder? Die Praxisfeinde wurden jetzt aufgerufen. Okay, wahrscheinlich wird das nicht. Wieso soll die Frage... Hallo. Ja, wieso soll die Frage, wie die Praxisfeinde beantworten, sind dafür die Frage davon nicht zuständig. Das verstehe ich zum einen nicht. Zum anderen kann ich ja trotzdem versuchen, die Frage zu beantworten. Ich denke, dass es nicht geht. Also ich denke nicht, dass ich derjenige bin, der darauf einen Einfluss hat. Das kommt halt von der Person. Also es gibt bei mir ein ganz tiefes Misstrauen gegenüber diesen Bewegungstheoretikern, die den Bewegungskritikern immer Herablassung vorwerfen gegenüber den kritisierten Objekten selber, aber gegenüber den begehrten Revolutionär oder Proto-Revolutionären Subjekt ungeheuer herablassend sich benehmen, weil sie meinen, dass sie diejenigen sind, die den Leuten das richtige Bewusstsein haben. Ich glaube nicht, dass es dafür irgendwie ein Patentrezept gibt, was auch immer. Ich habe keine Ahnung, was es im Einzelnen ist, was in der Biografie dieser Menschen ausgelöst hat, dass sie für solche Sachen eher empfänglich sind. Aber ich denke nicht, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, nämlich die Entwicklung des ultimativen Agitprops oder durch die Entwicklung der optimal abgestuften sprachlichen Formulierung, sei es jetzt eher polemisch oder eher mitfühlend, aufbauend, schulterklopfend, je nach Geschmackslevel, dass es da irgendeine Möglichkeit gibt. Naja, aber zum Beispiel, also du betreibst ja auch eine Form von Vermittlung und wir müssen das nicht politisch nennen, aber du sitzt auch auf dem Podium und du hast schon gesagt, dir ist es relativ egal, wo man jetzt hingeht oder wo man jetzt nicht hingeht, aber du musst ja auch irgendein Motiv haben, also oder irgendeinen Anspruch an Vermittlung, sonst würdest du ja auch nicht hier sitzen. Ich würde diese Frage aber auch mal weitergeben wollen an dich, also wo da vielleicht nochmal die Unterscheidung zwischen eurer Strategie der Kritik gegenüber der Praxis, wo das nochmal deutlich werden könnte. Ja, ich kann die Frage auch nicht richtig beantworten, weil wenn es da eine Lösung für mich würde, würde ich hier nicht sitzen, aber die anderen wahrscheinlich auch nicht. Meiner Meinung nach kann man immer nur wieder versuchen, die Kritik, also die Leute mit der Kritik zu konfrontieren in verschiedenen Arten und Weisen. Und erstaunlicherweise bin ich dann mit dem Klassenlosen relativ konform bisher. Das ist ein bisschen überrascht, aber gut. Dass man halt in entsprechenden Konflikten vielleicht nicht interveniert, aber halt damit seine Kritik steht und die anbietet. Ja. Also ich finde die Frage nicht zu beantworten wirklich, weil sonst würde ich nicht sitzen. Du wolltest das sagen? Ja. Also ich persönlich finde... Du musst lauter reden. Ich persönlich finde die Diskussion gerade ziemlich unbefriedigend, weil ich das Gefühl habe, dass die Diskussionen gleichzeitig geführt werden. Auch schon. Dass die Diskussionen irgendwie gleichzeitig geführt werden auf Grundlage von Begriffen, die überhaupt nicht klargezogen sind. Beispielsweise, was heißt überhaupt Praxis? Irgendwie Praxis jetzt in einem marxischen Sinne und Theorie in einem marxischen Sinne. Oder irgendwie Praxis ist, sobald ich mit jemandem anders über irgendwas rede oder so. Ich meine, die grundsätzliche Frage, die hier erstmal überhaupt nicht geklärt ist, ist, passiert eine Revolution von ganz alleine oder muss man da vielleicht mit ein paar Leuten reden, um das irgendwie in Gang zu bringen? So. Es ist natürlich so eine Sache festzustellen, okay, irgendwo in Mexiko, da gibt es irgendwie militante Streiks und die Leute stellen irgendwie Forderungen, die in die richtige Richtung gehen. Das sozusagen ist dann die Frage, reicht es, das zu analysieren? Soll man das dann den Leuten mitteilen? Oder muss man, ist da vielleicht irgendwie politische Arbeit in den letzten 50 oder 100 Jahren gelaufen? Wie hat die ausgesehen? Ja, also hat es irgendwie Sinn, wenn man eine Analyse von der Gesellschaft hat, die Leuten mitzuteilen? Oder passiert das von ganz alleine? Ja, wenn man irgendwie der Meinung ist, dass es nötig ist, eine Analyse von dieser Gesellschaft zu haben und sie zu kritisieren, mit wem redet man dann? Ja, also irgendwie diese ganze Heiligen Damm-Geschichte ist doch echt nur eine Scheindiskussion. So. Klar, das hängt sich jetzt seit 2 Jahren daran auf. Das spricht sehr dafür, dass hier irgendwie in den letzten 2 Jahren nicht viel passiert ist. Ja, sonst würden wir irgendwie aktuelle Sachen diskutieren. War es jetzt richtig, dahin zu fahren? Unter welchen Voraussetzungen? Unter welchen Voraussetzungen ist es falsch, da zu sein? Diese ganzen Fragen sind hier irgendwie gerade total unklar. Und ich finde, wenn man diese Diskussion irgendwie führen will, muss man die strukturiert führen und muss analysieren, irgendwie, was hier gerade die Situation ist, was nötig ist zu machen und was nicht nötig ist zu machen, unter welchen Bedingungen Sachen richtig oder falsch sind. Dieses sozusagen, ja, wir haben recht oder nee, wir haben recht und wir haben auch eine tolle Analyse und haben ein Buch zugeschrieben, irgendwie. Okay. Finde ich, bringt gerade irgendwie überhaupt nichts. So. Also die Frage ist jetzt. Was nützt es dafür sind? Also die Frage ist vielleicht so ein bisschen, wenn man schon nicht sagt, Politik, dann ist dann die Frage, wie denn diese Kritik, die man dann hat, teilbar ist quasi. Ja? Das ist so ein bisschen das, worum wir hier kreisen, oder? Also man kann Politik, man kann das, was man macht, Politik nennen oder man kann es anders nennen. Ich? Ja. Könnt ihr das Mikrofon hier verabschieden? Nee, ich möchte es nicht. Also meine Frage ist jetzt quasi, hier wurde jetzt gefragt, was macht man, also wir sagen jetzt nicht Politik, sondern wir nennen das Kritik. Wir machen aber auch Veranstaltungen und im Prinzip ist uns jetzt die Unterscheidung zu einer Praxis nicht klar. Soweit, so gut. Dann hat man aber immer noch einen Anspruch, ein kritisches Verhältnis zur Gesellschaft zu haben und das muss ja auch irgendwie vermittelbar sein, vermittelt werden. Dann kam hier ein Vorschlag, ein Beispiel mit diesen in Bezug auf die Streiks. Das hattest du dann quasi aufgegriffen. Ja, und dann dachte ich, du würdest da ja, vielleicht nochmal auf die Frage eingehen. Ich würde mich an dem Punkt dann doch auch Fabian anschließen und sagen, diese ganze Diskussion, deshalb hat sie jetzt einen etwas gespenstischen Charakter, macht eben nur Sinn, wenn man über bestimmte Praxiskisten oder halt über eine bestimmte Theorie redet. Wir reden ja auch nicht wirklich über Theorie heute. Das ist ja so, ich meine, sozusagen im ersten Beitrag wurden halt ein paar, Bestimmungen oder so, oder Versuche, aber wir reden ja auch nicht über Theorie, wir reden eben auch über eine bestimmte Praxis, sondern wir reden sehr diffus über Theorie und Praxis und deshalb ist es halt relativ zäh und dreht sich irgendwie im Kreis. Also war das jetzt einfach nur, also auch von mir aus immer der Versuch, um zu sagen, okay, also wir denken eben, dass man am ehesten in so eine Richtung theoretisieren sollte und sich auch praktisch umschauen sollte. Aber wenn jetzt kein Bedarf besteht, genau irgendwie immer nochmal Klassentheorie zu studieren oder so. Kannst du denn kurz sagen, wieso auf der Kritik? Kannst du denn kurz sagen, wieso ausgerechnet man da intervenieren sollte? Also wieso das ausgerechnet der Punkt ist und wieso nicht irgendwelchen anderen? Also klar, das ist immer bloß zu sagen, kurz, aber das ist doch der Punkt, wo es dann auch eigentlich spannend wird und wo es dann wirklich darum geht, ne, zu sagen, wieso ist das der Punkt und nicht. Also wieso sind diese, so der klassische kapitalistische Grundwiderspruch, wieso sind die Kämpfe oder die Konflikte, die da aufklagen, wieso ist das, das ist ja die Voraussetzung, die er macht und das ist die Voraussetzung, die er begründen könnte und einholen kann und so weiter und so fort, die üblichen Fragen. Ja, die Frage ist relativ leicht zu beantworten. Das ist halt ein Fehler, der einer gewissen neueren Marktlektüre oder so, den Begriff des Kapitalverhältnisses auf den Begriff des Werts zu verkürzen. Es stimmt zwar, das ist sozusagen eine Kritik des Werts als Basisform oder so, nur sehr marginal gegeben hat in der alten Arbeiterbewegung. Aber das Problem ist auch so, dass in neueren Diskussionen meistens dann das Kind in den Bader ausgeschüttet wird und sozusagen jede Rede von Mehrwert und von Klassenverhältnis wird dann als moralisierende oder personalisierende oder was weiß ich, die verkürzte Kapitalismuskritik auch irgendwie abgetan. Ich denke, es ist einfach Quatsch. Also wenn man sozusagen die hier viel zitierte kommunistische Kritik oder Kritik der politischen Ökonomie halt nicht ernst nimmt, muss man eben vom Kapital ausgehen, ne, als ein Verhältnis, in dem Mehrwert produziert wird, in dem eine beständige Reiberei erstmal existiert. Für sich genommen nicht notwendigerweise darüber hinaus, das wäre so der beliebteste Einwand, das wusste schon der Bovedin irgendwie, dass es da keinen Automatismus gibt. Aber es liegt eben in das Potenzial, also ein anderes Potenzial als in irgendeiner Bürgerinitiative für Verkehrsberuhigung oder was weiß ich, was dann die neuen sozialen Bewegungen in den 70ern oder so irgendwie aus dem Hut gezaubert haben. Aber woher weißt du das? Ja, woher ich das weiß, das ist ganz einfach der Punkt, der Charakter der Arbeitskraft oder die Existenz doppelfreier Lohnarbeiter als solche ist die Existenzbedingung des Kapitals. Darüber sind wir uns doch soweit wahrscheinlich noch einig. Und ich würde eben sagen, dass ihnen allein in diesen Konflikten, die Lohnarbeiter führen, eben die Möglichkeit liegt, den ganzen Laden aus den Angeln zu nehmen. Wo denn sonst? Ich verstehe mal die Debatte nicht. Also man kann das doch nur historisch diskutieren. Du kannst auch sagen, Frankreich ist in dem Moment sozusagen in eine revolutionäre Krise geraten, als 10 Millionen Lohnabhängige in den wilden Generalstreik, den ersten wilden Generalstreik der Geschichte getreten sind im Pariser Mai. Die italienische Gesellschaft war sozusagen in einer mindestens 10, 15-jährigen schweren Krise, als es eben in den Fabriken und dann in den 70ern auch zunehmend außerhalb der Fabriken proletarische Kämpfe gab. Das ist so fremd, also ich verstehe die Frage auch gar nicht so genau, weil das für mich eigentlich völlig evident ist. Also jemand hat es heute Nachmittag in der Diskussion über die Weltbewegung, glaube ich, auch ganz einfach auf den Punkt gebracht, wie eben gesagt, ja, also allein dort gibt sozusagen die Möglichkeit, diese Verhältnisse wirklich von innen eben zu zerstören. Also es gab ja die dumme Marotte in der Linken, in der neuen Linken, quasi immer möglichst nach Subjekten zu suchen, die weit außerhalb der bösen Gesellschaft stehen, also je peripherer und randgruppiger, umso besser. Und das, glaube ich, war halt ein absoluter strategischer Fehlschluss. Ne? Also weil diese Kämpfe eben meistens auch nur Kämpfe für Integration waren. Und also das vielleicht auch nochmal ein Anschluss an die Diskussionen, die wir vorhin so ein bisschen geführt hatten, da um kritische Theorie und so weiter und so fort, dass ich immer sagen würde, dieses oft dann so ein bisschen, ich würde eben sagen, schlecht adonitische Gejammer oder so über die Integration der Arbeiterklasse oder so, das ist ein bisschen historisch schief. Ne? Also sozusagen nur weil die Arbeiterklasse im Zentrum der Gesellschaft steht, kann sie sich sprengen. So würde ich es fassen. Ich würde jetzt den Podiumsteilnehmern nochmal die Chance geben zu einem Abschlussstatement, wenn es jetzt keine Fragen gibt. Weiter. Das ist ein total interessanter Beitrag. Ich würde jetzt weitergeben an die Referenten. Also ich würde nochmal, wenn es aus, na gut, ich würde nochmal festhalten wollen, dass es sowohl Theorie als auch, als es auch Praxis bedarf, da quasi gesellschaftliche Veränderungen und insofern würde ich dir widersprechen, dass das mit den Klassen bei uns komplett rausfällt. Die gibt es schon, aber der primäre Ansatz quasi darüber, sich als Konflikt zu konstituieren, den sehen wir spezifisch, historisch momentan nicht. Das andere ist, was die Linke oder zumindest die Leute hier in dem Raum klären müssten, wäre halt grundsätzlich die Frage, was heißt Praxis überhaupt? Mache ich Praxis? In welcher Form mache ich Praxis? Was heißt Politik? Inwiefern hängt die mit staatlicher Konstitution, Staatsfunktion, Sachen zusammen? Wie weit lassen sich Regulationsmechanismen von staatlicher Seite einbauen, dass solche Sachen überhaupt nicht machbar sind, von denen du zum Beispiel geredet hast? Das sind einfach, es gibt viel zu tun, sowohl auf theoretischer als auch praktischer Ebene. Und um den Leuten, die noch Bock auf Praxis machen haben, nochmal einen Ansatz zu bieten, am 19. bis 21. in Köln, Proteste gegen den Anti-Islamisierungskonferenz in Köln. Infos gibt es halt demnächst auf der ums ganze Homepage. Unter anderem auch einen neuen Aufruf. Okay, dann danke fürs Kommen, danke fürs Zuhören. So ein richtig gutes Abschlusswort kann ich jetzt hierzu nicht finden, weil es ja eher so ein bisschen lustlos war, das Ganze. In diesem Sinne, frohes Schaffen und danke fürs Kommen. Thank you.